y'all want to get naughty. If you wanna get naughty, we get naughty. But most girls know that they can't come close. Love the two y'all them still, but a shot y'all them kill them and love them most. But any of your bad mind, we will run you out. Find out your bad mind, we will run you out. Inna the dance hall with the inner south. Nobody no play with the killer man they bout. My peeps no mess round. Anytime we a step, anytime killer man a step. Be a money make, be a hot gal, me entourage a get. Have them boyfriend inna dance a friend. Must think we pamper, must think we pet. One bag of gal a roll when we a step. And with the gal them me have no regrets. We love gal with short and we love the gal them with long neck. We love off me shorty. We love off me shorty. Enough gal we want link me. Gal want fi get naughty. We love off me shorty. We love off me shorty. Enough y'all will want link me. Y'all want to get naughty. Girls all over the world want get naughty. Could have been a English or yardie. Come in the venue and have a nice time. And please don't fuck up the party. Me a bus champion with me charge. And you know see this are the killers army. Me a bun a one split and I take a one look. Till one of them hot y'all they call me. Check. We love off me shorty. But the tall y'all love off the short man too. Tall man can't do what the short man do. Maga man we not go walk on you. The tall girl them we love them. That's why anyway we there we hug them. When you see the shot but we can't left them. We will pick up me girl from West End. We love off me shorty. We love off me shorty. Enough girl we want link me. Girl want fi get naughty. We love off me shorty. We love off me shorty. Enough girl we want link me. Girl want fi get naughty. Y'all want to get naughty. They want kill a mafia, attend the party. You must be mad, y'all. You must be balmy. Half of them, y'all, they a sniff Charlie. And them a turn round and listen Bob Marley. Oh, who give the girl them the number fi call me? Nobody call me, nah, my mother want me. Say, enough of them, y'all, fi walk past me. Cause none of them, y'all, they ain't for me. Say, it don't make sense if they call me. Cause none of them can't get me horny. Furthermore, me no want your punani. Them, they y'all, if you know, seven prestige. It's better if them, y'all, they check Steve. No, maybe, y'all, take out her next week. She will kick out your face like Jet Li. We love off me shorty. We love off me shorty. Enough y'all we want link me. Y'all want fi get naughty. We love off me shorty. We love off me shorty. Enough y'all we want link me. Y'all want fi get naughty. We love off me shorty. We love off me shorty. Enough y'all we want link me. Y'all want fi get naughty. We love off me shorty. We love off me shorty. Enough y'all we want link me. Y'all want fi get naughty. Ich bekomme definitiv nicht genug von dem Gunfinger-Material von der Insel. Der Track im Hintergrund heisst Naughty von Dom 877 mit einem von meinen absoluten Lieblings-MCs, und zwar Killer P. Soundsystem-Kultur von live sozusagen. Während noch das bedrohlich grimmige Vocal-Sample läuft, hören wir bereits im Hintergrund einen von den mit Abstand grössten Songs von der letzten Dekade. Das ist der Breakout-Hit Hackney Parrot vom britischen Produzenten Tesla. Die Scheibe floht auch nach Jahren in unsere Playlist zum Plattenkisten und ist im Berghain genauso daheim wie auf der Tomorrowland Mainstage oder halt eben im Ampere Podcast. Vibes extraordinaire. Extraordinaire. Dance. Tracks erstmal am Outlook-Festival in Kroatien gehört habe, hat mir das Ding ordentlich vor den Kopf gestossen. Mittlerweile würde ich die Scheibe aber sogar an meinem 50. auf Repeat hören. Wir switchen wieder mal die Vibes und tauschen euphorische Bounce gegen eine düstere Soundlandschaft. Der Produzent Jacob ist einer, der sich seine Karriere aus Soundcloud-Bootlegs zusammengezimmert hat. Aber im Gegensatz zu den meisten anderen ist der Dude noch immer am Start und veröffentlicht munter auf den grössten im Business. Der Track heisst Ghost Optics und ist mitunter etwas vom Besten, das er je rausgegeben hat. Switchen the Pace, bleiben aber bei den gleichen Vibes. Der Tune, der folgt, ist einer meiner Favorites von dieser Show. Und zwar ist das Opus mit dem Track Corker auf White Peach. Düster intensive Dubstep mit sirenenartigen Stabs, die auf eine Tieffrequenzgewitter treffen. Forecast für den Dancefloor. Fire. Und elektronische Klänge vergrößert sich dank einer guten Fremdbestäubung rasant. Wir switchen also notlos von Dubstep zu Grime, zwei sehr artverwandte Genres mit dem Ursprung in England und gehörig Ellbogenpotenzial. Menge von Hip-Hop und elektronischen Klängen vergrößert sich dank einer guten Fremdbestäubung rasant. Wir switchen also notlos von Dubstep zu Grime, zwei sehr artverwandte Genres mit Ursprung in England und gehörig Ellbogenpotenzial. Der Schalldruck kommt von einem meiner absoluten Lieblingsproduzenten, und zwar ist das Komodo, der sich auf dem Track namens 1001 Rückendeckung vom Grime-Talent Rox Flow holt. Kapuze drüber, Finger zu einer Waffe geformt, Ampere certified. Ey, ey, 1000 in one night, I gotta get mine on time, gotta get mine on time, mine on time. Nothing short of greatness, whatever side I decline, very serious grind, don't do ramp, I'm nice, no, don't do ramp, I'm nice. 1000 in one night, I gotta get mine on time, gotta get mine on time. Nothing short of greatness, whatever side I decline, very serious grind, don't do ramp, I'm nice, no, don't do ramp, I'm nice. Hey, what he bumba rotted. People are screaming the greatest, tell I came to like what, who's asking? Asking. Manage to live life, get mine in time, soul of the fam are laughing. Laughing. Ride out with a bad jasmine, does good skirt and a magic carpet. 1000 and one nights, a lad in the game, I'm trying to leave my stamp. Yeah. MCs wanna test me, but I wanna see smoke like genie lamp. Crash and burn, I'm back, my burst like cans of worms, can't feel it back. Not to fool, I'm dropping jewels, I got a bougie feeling. That, that, that. 1000 and one nights, I gotta get mine on time, gotta get mine on time. Nothing short of greatness, whatever side I decline, very serious grind, don't do ramp, I'm nice, no, don't do ramp, I'm nice. 1000 and one nights, I gotta get mine on time, gotta get mine on time. Nothing short of greatness, whatever side I decline, very serious grind, don't do ramp, I'm nice, no, don't do ramp, I'm nice. Travel seven seas. Get mine, then I get yours. What for? It's my necessities. I'm no pesky thief, but if you try to get at me, mango ain't no entry fee. Whoa, open sesame. Like how I spread the cat. Yeah. Blood's coming true when it open waves, trying to send me back. Yeah. But I stand firm with the same resolve, got into that. Yeah. So I touched down in the ghost, but treasure very rich. Rich, rich. Waves came crashing, but I pulled out if you get the gist. Gotta get mine on time, gotta get mine on time. Nothing short of greatness, whatever I decline. Very serious grind, don't do ramp, I'm nice. No, don't do ramp, I'm nice, hey. Bringing out snakes when I play the flute. Storm two, like do-do-do-do-do. But I ain't the rude. Real ones left, I hail up few. No street rats, man, beef, so tans. And I need it back when I take the food. We bizarre, in bazaars, win the war. Inshallah, scimitar, sitting in my palm. In regards to the guards in my perimeter. Man, I'm bigging up their chest like bitches in beginner bras. They try keep straight while I'm on course like Sidney's up in India. Nappy head, Robin Hood. At the neck of those Robin Hoods. Appropriating our costly goods. And try to say we ain't got good look. Seems we ain't just spots and crooks. History ain't just lost in books. The tree is strong and knock on wood. In the urban is where I was raised, but Raska said I'm not a mutt. So royalties for the royals. Run with ghouls and gargoyles. Got results to recoil. Take booty and spoils. Jasmine's booty in oil. Ooh. Have the plans all foiled. Yeah. Getting mine on time, that's right. Tell the fam I stay loyal. Weg aus dem nasskalten England über in tropischere Gefilde, auch wenn die Sounds eigentlich aus den Staaten kommen. Der Track, der hier gerade reinkommt, heisst Ritmo Novo vom Ausnahmetalent Sango zusammen mit dem Vaughn. Die beiden Produzenten bedienen sich auf dieser Scheibe mit einem brasilianischen Sample, denken das Ganze aber in einen subtilen Halftime-Banger um. Ritmo Novo pra todas novinhas, que tá assanhadinha. Ela gosta disso, deixa. Ela gosta disso, deixa. Ela gosta disso, deixa. Ela gosta. deixa ela excitada. Deixa, ela gosta, isso deixa. Ela gosta, isso deixa. Ela gosta, isso deixa. Ela gosta, isso deixa. Ela gosta, isso deixa. Ela gosta, isso deixa. Ela gosta, isso deixa ela excitada. Oh, wer hat's gedacht? Trotz aller Kredibilität und Edgelord-Status von Ampere findet der Drizzy Drake mit jedermanns Lieblingsspitter Travis Scott seinen Weg in den Podcast. Das Ganze aber als Balefunk-Remix vom deutschen Producer Paul Mond. Das Ding gilt als Free-Download. Dementsprechend suchst du also vergebens in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify nach dem Banger. Don't worry, in dieser Liste ist aber auch ohne das Ding definitiv genug für um für die kalten Tage. Travis mal der Travis sein und auch ein tief in slowakischen Underground. Der nächste Track kommt von Jimmy P. und heisst Hudson River, eine Anlehnung an den Produzent Hudson Mohawk, der zusammen mit dem Lunis als Tonight einen Überhit aus dem 2012 namens Higher Ground produziert hat. Ich weiss, es super verschachtelt und auch wenn die Referenz ein bisschen kryptisch ist, der Tune bietet das Ventil für einen Tag, wo du mit dem falschen Fuß aufgestanden bist. Elektronisch. Immer handpflückt. Wenn dir das Ding vorher zu hype gewesen ist, ist jetzt vermutlich bald Ende Gelände bei dir. Wir behalten das Energieniveau noch immer noch beim CD-Punkt. Das mal mit dem Track Turbo von Lewis James auf Astrophonica. Schon reingecreept heisst Orange und kommt von einer absoluten Legende von der elektronischen Musik, zusammen mit den wohl coolest Cats, wenn es um vorwärtsdenkenden Hip-Hop geht. Two Fingers, auch bekannt als Amon Tobin, spannt hier mit den Engländern Ivy Lab zusammen und bietet einsames Material für Gesichtsverrenkungen und eine imaginäre Prügelerei mit deinen Sexual Bullies. Ampere Certified. We'll be right back. Nach so viel Hype, Energie und In Your Face schalten wir mit dem Track Wish We Didn't vom Holländer Coco Bryce endlich einen Gang runter. Der Dude hat in den letzten Jahren ziemlich viele Bangers geschrieben und auch im 2019 beweist er, dass Lo-Fi noch immer gut kommt. Ein butterweicher Cut, der Jungle, Drum & Bass und IDM wunderbar verschmelzen lässt, klingt definitiv nach einem heißen Getränk auf dem Fenstersims im Herbst. Um ein Klassiker zu sein. Der Track heisst Sentinel und kommt vom Produzent Coleco, der im 2013 seine ersten Schritte auf internationalem Parkett angelegt hat. Mit dieser Scheibe gelingt ihm ein perfekter Spagat zwischen verträumtem Pop-Appeal und vorwärtsdenkender Elektronika. Ampere auf SRF Virus. Vergessen, wenn du die Show nochmal hören willst oder deinen Liebsten zeigen, findest du die ganze Episode wie auch alle alten Folgen auf srf.ch/virus oder auch alle Tracks schön aneinandergereiht als wöchentlich aktualisierte Playlist auf Spotify. Ampere. Das Herz beim Underground. Das Ohr in der Zukunft. Der Kimi & Law ist definitiv eine der ersten Adressen, wenn es um zukunftssichere Bass-Workouts geht. Das hat auch der Überflieger Max Cooper verstanden und prompt einen Remix für den Track «Trust» geordert. Der Österreicher zerschneidet in der Reinterpretation Vocals und Breaks und öffnet die emotionale Palette für Zwischentöne jeglicher Couleur. Verabschiede ich mich etwas früher aus dieser Show, denn der letzte Song von dieser Episode bedarf ungestört durchzulaufen. Ganze 10 Minuten dauert das kommende Epos, das mein Herz bereits mit den ersten Synth-Klängen erobert hat. Das ist der Track «Blue Violet» vom Drum oder DJ Rum, wie auch immer du den Engländer nennen willst. Die grösste Empfehlung geht raus für sein letztes Album «A Portrait with Firewood». Cineastische Emotionen treffen auf kompromisslose Elektronika mit einer Detailverliebtheit, die seinesgleichen sucht. Wenn euch die Selection gefallen hat, findet ihr wie jede Woche alle einzelnen Tunes auf Spotify oder die ganze Sendung auf srf.ch/virus. Danke, dass ihr euch freiwillig dazu bereit erklärt habt, eine weitere Stunde Ampere in eurem Gehörgang zu haben. Wir verabschieden uns und tauchen jetzt ab in die farbenfrohe Bittersweetness vom Herbst. Bis nächste Woche. Ich bin der Benni und das ist Ampere auf SRF Virus. Session.